3, 2, 1, go! Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Hallo Fabian. Hallo Haro. Wir sprechen heute über Imperialismus, die Frage, ob dieses Thema noch aktuell ist, die Frage, inwiefern es von Lenin korrekt behandelt wurde und was eine mögliche Kritik daran ist. Anders dafür ist, dass Wohlstand für alle, den wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörerinnen kennen werden, vor kurzem eine Folge veröffentlicht hat, in der sie Lenins Imperialismus-Theorie, wie er sie in seinem Imperialismus als höchstem Stadium des Kapitalismus dargelegt hat, einer schneidenden Kritik unterzieht. Wie man sich denken kann, sind wir nicht der Meinung, dass diese Kritik den Kern des Leninschen Werks treffen. Wir glauben, dass es eine Fehldarstellung der Leninschen Imperialismus-Theorie ist und diese Theorie weiterhin relevant, bedeutend ist und ein nützliches Instrument, um das zu verstehen, was wir momentan in Europa, in der Welt mit der Zuspitzung kapitalistischer und damit imperialistischer Krisen und der Kriegsvorbereitung sehen. Darüber, warum wir uns dafür ausgerechnet mit Lenin beschäftigen, wer Lenin eigentlich war, warum es relevant sein sollte, sich mit seinem Werk zu beschäftigen, um die heutige Welt zu verstehen, wird jetzt zunächst Haro ein paar Worte sagen. Wir sind auch nicht die Ersten, die an dieser Folge von Wohlstand für alle einiges auszusetzen haben. Beispielsweise die kommunistische Organisation, heute KP, hat auch eine Episode dazu rausgebracht, wieso Lenins Imperialismus-Theorie richtig ist. Viel wurde also schon gesagt, auch in den Kommentarspalten zu dieser Folge. Aber wenn ein Podcast mit der Reichweite von Wohlstand für alle so frontal gegen Lenins Imperialismus-Theorie argumentiert, dann halten wir, wie Fabian schon gesagt, eine breite Gegenreaktion für nötig. Heute leisten wir dazu unseren Beitrag. Die einleitenden Worte zum Imperialismus-Begriff, zur Analyse. Danach nehmen wir zentrale Kritikpunkte von Wohlstand für alle als kleine Einspielungen von Wolfgang M. Schmidt und Olo Nymon eben gegen Lenins Schrift, die die beiden ins Feld führen und argumentieren dagegen. Wir konnten im Vorfeld nicht alle unsere gesammelten Punkte abarbeiten, dafür wäre es einfach zu viel gewesen. Deshalb haben wir es alles ein bisschen reduziert und werden uns 5 Kernfragen widmen, die wir aus der Folge von Wohlstand für alle abgeleitet haben. Also, los geht's! Zunächst zum historischen Kontext und zur Einordnung. Lenins Schrift gehen einige marxistische Theoretiker voraus, denn im Gegensatz zur Äußerung von Wohlstand für alle, dass Lenins Imperialismus-Theorie etwas völlig Neues wäre und Lenin das behaupten würde, ist eigentlich richtig, dass es nur die Fortsetzung ist von einem Prozess, in dem die Imperialismus-Theorie stetig weiterentwickelt wurde, auf der Grundlage von Marx und Engels. Nach Marx und Engels Tod, Marx 1883, Engels Tod 1895, haben sie dieses gigantische Gedankengebäude hinterlassen, auf das sich eine ganze erste Kohorte marxistisch jüngerer Theoretiker gestürzt haben. Darunter unter anderem zu nennen August Bebel, Wilhelm Liebknecht oder auch Karl Kautsky. August Bebel beispielsweise, der die Methode des historischen Materialismus von Marx und Engels entwickelt, auf die Geschlechterfrage angewandt hat mit der 1879 Publikation Die Frau und der Sozialismus. Auch andere Theoretiker haben weiter daran gearbeitet, wie die Entwicklungstendenzen des Kapitalismus sich gesamtgesellschaftlich auswirken. Auch ein Schüler von Friedrich Engels, Eduard Bernstein, der später als bekannt wurde durch die Revisionismusdebatte, haben weiter daran gearbeitet. Rosa Luxemburg, die als starke Verfechterin gegen den Eduard Bernstein ins Feld gezogen ist, gegen seinen revisionistischen Ansatz, hat mit ihrer Schrift Die Akkumulation des Kapitals wichtige Erkenntnisse in der Grundlage aus dem zweiten Band des Kapitals, ja, der Zirkulationssphäre, Grundlagen dafür entwickelt, wie der Imperialismus in seinem Expansionsdrang immer weiter nach außen tendiert. Noch spätere Theoretiker wie beispielsweise Rudolf Hilferding oder auch Bucharin haben sich auch sehr konkret mit dem Imperialismusbegriff auseinandergesetzt und der Entwicklung der Monopolisierung des Kapitalismus, also dem Monopolkapital, später von Lenin dann auch als Verschmelzung des Banken- und Industriekapitals benannt. Kommen wir zu dem Kontext, in dem Lenin 1916 die Imperialismus-Schrift veröffentlicht hat, das höchste Stadium des Kapitalismus. Wie Horowitz bereits dargelegt hat, entstand die Schrift von Lenin nicht als etwas völlig Neues aus dem Raum gegriffenes. Es war die Krönung, es war das Ende einer langen theoretischen Entwicklungslinie innerhalb der marxistischen Literatur. Allerdings hat Lenin seine Schrift nicht als ein rein abstraktes theoretisches Werk in der Studierstube geschrieben, um ein abstraktes Problem zu behandeln. Die Zielsetzung dieser Schrift war konkret die Erklärung eines weltumspannenden historischen Ereignisses, nämlich des Ersten Weltkriegs. Als Lenin 1916 die wesentlichen Teile seiner Imperialismusschrift schrieb, da war gerade klar geworden, dass der 1914 begonnene Erste Weltkrieg nicht der wenige Wochen oder Monate dauernde militärische Spaziergang sein würde, auf den alle Großmächte gehofft hatten, sondern dass es sich zu einem langen, blutigen, zermalenden Abnutzungskrieg entwickeln würde. Im Jahr 1916 tobte der Krieg seit 2 Jahren. Er war an der Westfront erstarrt zum berühmt-berüchtigten Graben- und Stellungskrieg, in dem Hunderttausende und Millionen junger Soldaten, junge Arbeiterinnen, Söhne aus allen europäischen Staaten sich gegenseitig abschlachteten und kein Ende des Mordens zu sehen war. Die Frage stellte sich, was ist der Charakter dieses Krieges? Handelt es sich bei diesem Krieg um einen politischen Betriebsunfall, wie es weite Teile der bürgerlichen, der reaktionären Historiografie auch heute noch darstellen? War es eine Art Fehlkalkulation, eine Überhangsreaktion, eine emotionale Affektreaktion der Staatsführung, oder ist dieser Krieg im herrschenden Wirtschaftssystem angelegt und vorgezeichnet? Die Auseinandersetzung, die Lenin in seiner Schrift über den Charakter dieses Krieges führt, richtet sich zu einem großen Teil gegen die reformistisch und revisionistisch gewordenen Teile der Sozialdemokratie. Einer der großen Schocks, nicht nur für Lenin, sondern auch für andere revolutionäre Sozialistinnen wie eben Rosa Luxemburg, die jetzt schon angesprochen wurde, bestand darin, dass die sozialdemokratische Arbeiterbewegung, die jahrzehntelang die Avantgarde, die Vorhut des kämpferischen Proletariats in Europa gewesen war, bei Beginn des Krieges seinen Klassenstandpunkt völlig aufgegeben hat, sich in allen europäischen Ländern auf die Seite der herrschenden Klasse, auf die Seite des eigenen Staates gestellt hat und bereit war, loyal am Krieg und am Sieg mitzuwirken, im Gegenzug dafür, dass man dafür vom Staat geadelt wird als ein respektabler Gesprächspartner. Das ist eine Entwicklung, die besonders weit vorgeschritten war und die theoretisch besonders lange vorgezeichnet war innerhalb der deutschen Sozialdemokratie. Die deutsche Sozialdemokratie war lange Zeit sowohl die größte Arbeiterinnenpartei als auch die theoretisch gefestigte und kämpferischste gewesen. In der Zeit um 1900, 1905, da haben eigentlich marxistische Theoretiker auf der ganzen Welt auf die deutsche Sozialdemokratie als quasi ihre Mutterpartei, als den Leitstern geblickt, an dem man sich orientiert. Allerdings gab es schon in den 1890er Jahren und dann noch später Anfang des 20. Jahrhunderts ideologische Degenerationstendenzen. Es gab einerseits in den 1890er Jahren schon mit seiner 1898 erschienenen Schrift den ganz offenen Revisionismus von Eduard Bernstein, einem der einflussreichsten Parteitheoretiker, der den revolutionären Marxismus komplett über Bord warf, der erklärt hat, dass die Sozialdemokratie keine revolutionäre Mission habe, sondern im Gegenteil die Mission durch konstruktive, friedliche Mitarbeit im bürgerlich-kapitalistischen System langsame Verbesserungen zu erzielen und damit in unbestimmten ferner Zukunft sich friedlich Hand in Hand mit dem bürgerlichen Staat in eine Zukunftsgesellschaft hineinzuentwickeln. Damals in den 1890er Jahren war auch die Frage des Kolonialismus und Imperialismus schon eine akute geworden. Es war das Zeitalter der kolonialen Aufteilung der Welt unter die europäischen Großmächte und Eduard Bernstein und der radikale Flügel der Revisionisten stellten sich damals auf den Standpunkt, dass man diesen Kolonialismus eigentlich bedingungslos unterstützt mit der Argumentation, die zusätzlichen Profite, die die Großmächte Europas durch die Unterwerfung der Kolonien erzielen können, kann dann Europa eingesetzt werden, den Lebensstandard der Arbeiterinnen zu verbessern. Andererseits sei es auch ein edles zivilisatorisches Werk für die unterworfenen Wilden, wie Bernstein sie betrachtete. Das war eine Position, die damals noch von der Mehrheit der Partei empört zurückgewiesen wurde. In ihrer politischen Praxis allerdings hat die Sozialdemokratie sich den Positionen Bernsteins immer stärker angenähert. Das sieht man zum sehr schön in der Person von Karl Kautsky. Karl Kautsky blieb auf dem Papier eigentlich sein ganzes Leben hindurch revolutionärer Marxist, der niemals offen gesagt hat, wir müssen die revolutionäre Lehre von Marx über Bord werfen oder den Kolonialismus und Imperialismus begrüßen, der aber gleichzeitig immer offener für reformistische Konzepte war. Kautsky, der lange Zeit als der Papst des Marxismus gegolten hat, der auch von Lenin als theoretische Autorität anerkannt wurde, hat im Ersten Weltkrieg eine zögerlich taktierende Position eingenommen, zwar nicht offen den imperialistischen Krieg zu unterstützen, andererseits aber auch keine revolutionären Konsequenzen, keine Notwendigkeit des Kampfes gegen den eigenen Staat daraus abzuleiten. Kautsky nun wiederum hat einen Flügel vertreten, der den Kolonialismus, der den Imperialismus nicht offen verteidigt hat, aber gleichzeitig mehr oder weniger dargelegt hat, dass die Großkriege, die man in seiner Zeit sehe, dass der Erste Weltkrieg eine Art politischer Betriebsunfall sein und nichts, das notwendig in diesem System angelegt sei. Kautsky hat damals die Theorie des sogenannten Ultraimperialismus entwickelt, in der er dargelegt hat, dass die zunehmende Aufteilung der Welt unter immer größere und immer mächtigere Kapitalblöcke im Gegenteil eigentlich sogar zu einer friedlicheren Welt führen könne, weil wenn es nur noch wenige riesige Kapitalblöcke gibt, dann können die sich miteinander koordinieren und verständigen und wird es nicht mehr notwendig, diese Machtinteressen, diese Machtdivergenzen zwischen den Kapitalisten kriegerisch auszutragen. Er hat noch nicht gesagt, dass dieses Zeitalter, dass dieses Stadium schon erreicht sei, aber was sich durch Kautskys Werk zieht, ist eben die Vorstellung, dass der Weltkrieg, dass überhaupt imperialistische Kriege keine Notwendigkeit sind, sondern eigentlich irrational, dass die Kapitalisten und die kapitalistischen Staaten damit ein zerstörerisches Werk in Gang setzen, das eigentlich ihnen selbst Schaden zufügt. Lenin hat dem entgegengehalten, dass dem nicht so ist. Der Erste Weltkrieg, die anderen imperialistischen Kriege seiner Zeit, seien kein bedauerlicher Betriebsunfall, sie würden sich mit Notwendigkeit ergeben aus der Entwicklungstendenz des modernen Kapitalismus, der eine zunehmende Zuspitzung der imperialistischen Konflikte und ihre kriegerische Entladung notwendig erzwinge. Das ist die Frage, der wir uns heute im Wesentlichen widmen wollen. Sind imperialistische Kriege, ist die Eskalation der imperialistischen Konflikte im modernen Kapitalismus etwas, das sich aus dessen Entwicklung notwendig ergibt? Müssen moderne bürgerliche Großmächte kriegerisch sein oder sind das politische Betriebsunfälle? Das ist die Kernfrage, die wir uns heute widmen wollen in der Auseinandersetzung mit Wohlstand für alle. Was ist nun die Imperialismustheorie von Lenin? Schauen wir zunächst, wie ist überhaupt das Buch von Lenin 1916 aufgebaut? Wie ist die Architektur dieses Buchs? Wir haben ja bereits schon erwähnt, wie viele marxistische Literatur in dieser Debatte vor 1914, also auch vor des Beginn des Ersten Weltkrieges, vorhanden war. Und Lenin entscheidet sich gegen den Weg, einfach marxistische Imperialismus-Theorie-Konzepte seiner Zeit abzubilden und zu sammeln, sondern er geht mit einem wissenschaftlichen, systematischen Vorgehen an das Thema heran. Er arbeitet sich nämlich an den bürgerlichen Ökonomen seiner Zeit ab. Einer nach dem anderen lässt er hier auf die Bühne treten, die den Imperialismusbegriff bzw. die Monopoltendenz des Kapitalismus zum Thema machen und untermauert die beschriebenen Beobachtungen der bürgerlichen Ökonomen mit vielen empirischen Daten. Also ein eher klassisches Vorgehen bei einer wissenschaftlichen Herangehensweise. Das mag nicht so schmissig geschrieben sein, wie es Ole Lymon beklagt, aber dadurch erhält die gesamte Schrift eine seriöse Substanz. Was Lenin nun unterscheidet von bürgerlichen Theoretikern seiner Zeit, ist, dass er die historischen Entwicklungsprozesse, nachdem er sie abbildet, mit dem zusammenführt, was er bei Marx und Engels gelernt hat. Also Widersprüche darlegen, Funktionszusammenhänge und Abhängigkeiten. Dabei erfindet er keineswegs das Rad neu, sondern verweist stets auf den Ursprung seiner Überlegung, den er bei den vorgegangenen marxistischen Theoretikern findet, Marx, Hilferding und so weiter. Die beiden werden dabei besonders oft genannt. Nachdem er sich dann Kapitel für Kapitel von den Produktionsprozessen, also den Kapitalakkumulationen, der Konzentration, der Zentralisation, durchfräst, springt er auf den zweiten Band und beschäftigt sich und behandelt die Zirkulationssphäre zwischen den einzelnen Abteilungen. Dann geht er weiter in den dritten Band des Kapitals, in dem Lenin den tendenziellen Fall der Profitrate behandelt und widmet sich dann Hilferding, der in das Finanzkapital auf die Entwicklungstendenz zur Monopolbildung genauer eingegangen ist. Kapitel für Kapitel entwickelt Lenin das auch im Zusammenhang mit dem bürgerlichen Ökonom und kommt zu 5 wichtigen Merkmalen, die er dem Imperialismus zuspricht. Die sollen hier kurz genannt sein. Erstens, grundlegendes Merkmal für den Imperialismus, schreibt Lenin, die Konzentration der Produktion und des Kapitals, die eine so hohe Entwicklungsstufe erreicht hat, dass sie Monopole schafft, die im Wirtschaftsleben die entscheidende Rolle spielen. Das zweitgrundlegende Merkmal ist die Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital und die Entstehung einer Finanzoligarchie auf der Basis dieses Finanzkapitals. Das dritte Merkmal, der Kapitalexport, zum Unterschied vom Warenexport, gewinnt besonders wichtige Bedeutung. Das vierte Merkmal, es bilden sich internationale, monopolistische Kapitalistenverbände, die die Welt unter sich teilen. Und fünftens und letztens, die territoriale Aufteilung der Erde unter die kapitalistischen Großmächte ist beendet. Der Imperialismus ist der Kapitalismus auf jener Entwicklungsstufe, wo die Herrschaft der Monopole und des Finanzkapitals sich herausgebildet, der Kapitalexport hervorragende Bedeutung gewonnen, die Aufteilung der Welt durch die internationalen Trusts begonnen hat und die Aufteilung des gesamten Territoriums der Erde durch die größten kapitalistischen Länder abgeschlossen ist. Das ist das Grundlegende, was nicht eine Auseinandersetzung mit der gesamten Lektüre ersetzen kann. Und das kann auch unser heutiges Reaction nicht. Wir können nicht Lenins Imperialismus-Theorie in so kurzer Zeit abbilden. Man muss schon die Literatur lesen. Wir werden einige Äußerungen von Wohlstand für alle uns gemeinsam anhören. Und Fabian und ich werden unsere Gedanken zu dem, was die beiden einschätzen, mit euch teilen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Einspieler. Wir können da feststellen, ja, es gibt mächtige Akteure, wie man das ja für den heutigen Kapitalismus auch sagen kann. Da gibt es die DAX-Konzerne oder so und dann kann man sehen, welchen Impact die auf die Wirtschaft haben, wie groß die wirtschaftliche Macht ist, dann auf das gesamte BIP berechnet. Monopole oder Oligopole werden zu dieser Zeit dann laut Lenin häufiger und diese Unternehmen tun sich zu Kartellen zusammen und beherrschen ganze Märkte. Wir haben ja schon über Monopoltendenzen im Kapitalismus hin und wieder gesprochen und sind dabei auch auf Lenin eingegangen. Bei Lenin heißt es, die Kartelle werden zu einer der Grundlagen des ganzen Wirtschaftslebens. Der Kapitalismus ist zum Imperialismus geworden. Eine wirkliche Begründung, wieso eine hohe Konzentration des Kapitals nun bedeuten soll, dass man es mit Imperialismus zu tun hätte, gibt es aber nicht. Genauso wenig wie für die Behauptung, der Druck der Monopole auf die übrige Bevölkerung würde hundertfach schwerer, fühlbarer, unerträglicher. Auch diese Behauptung wird nicht weiter unterlegt mit Fakten, beziehungsweise kann man sich ja fragen, ächzen wir unter einer größeren Last, wenn es so viele große Unternehmen gibt oder nur einige wenige große Unternehmen, die alles dominieren, oder würden wir genauso unter einer Last ächzen, wenn das viele kleine Unternehmen wären? Also, das ist aber vielleicht auch so im bürgerlichen Ökonomieverständnis, also es gibt ja auch so eine bürgerliche Kapitalismuskritik, die jetzt nicht den Kapitalismus als solchen in Frage stellt, aber die immer oft darauf abzielt, dass die Konzerne böse sind, aber die kleinen Unternehmen sind doch gut. Also ich würde zunächst einmal ein Wort nur zur Einleitung schon sagen, weil das ein Thema ist, das auch im weiteren Verlauf dieses Podcasts immer wieder auftaucht. Dieser Vorwurf, dass Schmidt und Nymon monieren, Lenin habe ja eigentlich nichts originär Neues gestaltet, obwohl er das für sich in Anspruch nehme. Aber gerade hier sieht man, dass diese Kritik ihm im Gegenstand vorbeigeht. Also die Tendenz des Kapitalismus zu einer zunehmenden Konzentration und Monopolisierung zu führen, ist etwas, das man bei Marx in allen relevanten ökonomischen Schriften, nicht nur im Kapital, sondern auch in kleineren ökonomischen Schriften findet. Marx hat nun zu einem Zeitalter geschrieben, als der klassische Freihandel noch dominierend war, als ein großer Teil der Welt noch überhaupt nicht in die kapitalistische Entwicklung wirklich inbegriffen war. Marx stellt allerdings damals schon in den 1850er, 1860er Jahren fest, dass der Kapitalismus eine notwendige Tendenz zu immer weiterer Konzentration hat, die Zahl der kapitalistischen Akteure sich immer weiter reduzieren muss. Da gibt es hier von Marx dieses Zitat, dass ein Kapitalist mehrere Kapitalisten totschlägt, das auch Schmidt und Nymon später aufgreifen. Was Lenin nun macht, ist sich 50 Jahre später ansehen, ist das eigentlich zutreffend gewesen, wenn wir die empirische Wirklichkeit von 1916 uns ansehen, war es wirklich so, dass dieser von Marx beobachtete beginnende Konzentrationsprozess Früchte gezeigt hat. Und Lenin kommt zum Schluss, ja, das ist der Fall. Die von Marx prognostizierte Eliminierung, die Aufsaugung der kleinen Kapitalisten, der kleinbürgerlichen Betriebe durch immer größere kapitalistische Betriebe, die sich zu Monopolen weiterentwickeln, hat tatsächlich stattgefunden, und zwar in einem solchen Maß, dass ein Umschwung von Quantität zu Qualität stattgefunden hat. Es ist nicht einfach nur so, dass wir mehr oder weniger dasselbe soziale System haben, nur mit etwas größeren Betrieben, sondern die Betriebe haben eine solche Größe, eine solche Bedeutung angenommen, dass sie den politischen Charakter der Gesellschaft verändern, dass wir eben vom klassisch freihändlerisch-kapitalistischen Zeitalter ins imperialistische Zeitalter eintreten, in dem die Kartellverbände, in dem die Monopole zum bestimmten Faktor der politischen Realität werden. Das heißt, was Lenin tut, ist einfach nur feststellen, dass die Tendenz, die Marx beobachtet hat, eine ist, die sich tatsächlich zu seiner Zeit vollständig realisiert hat. Daraus, aus all den Schrecken des imperialistischen, des monopolkapitalistischen Zeitalters, die Lenin in seiner Schrift feststellt, zieht er allerdings nicht die Schlussfolgerung, dass das freihändlerische Zeitalter ein verlorenes Paradies sei, zu dem wir zurückkehren wollen. Und im Vorgespräch hat Haro schon sehr darauf gebrannt, gerade zu diesem Punkt einiges zu sagen. Wird Haro deswegen jetzt mal den Vortritt lassen zur Frage, wünscht sich Lenin tatsächlich, dass wir in ein harmonischeres, idyllischeres, früheres Zeitalter zurückkehren? Nein, keineswegs. Lenin pocht in vielen, vielen Punkten immer wieder darauf, dass die Phase der freien Konkurrenz, die vornehmlich noch das 19. Jahrhundert bestimmt hat, einfach beendet ist und auch kein Rückgang zu dieser Zeit weder wünschenswert noch möglich wäre. Das betont Lenin so oft, dass es fast schon fraglich erscheint, wie man nach dem Lesen dieser Lektüre immer noch zu diesem Schluss kommen kann. Lenin möchte keinen Kapitalismus der freien Konkurrenz. Lenin möchte eine Überwindung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Er möchte eine Gesellschaft, in der kapitalistische Produktionsverhältnisse nicht mehr herrschen und nicht in dem eine freie Konkurrenz besteht. Generell aber auch diese Phasen, diese historischen Prozesse, die der Kapitalismus durchläuft und eben nicht starr wie ein Kristall ist, sondern die Monopolisierung ein Prozess ist, den man auch als solchen begreifen muss, fällt den beiden von Wohlstand für alle ein wenig schwer. Zum Beispiel das, was sie als widersprüchlich beschreiben, Folgen aufeinander sind nicht historisch gleichzeitige Momente, sondern Abfolgen unterschiedlicher Phasen, wird schwierig nachvollziehbar, wenn man Wohlstand für allen zuhört. In der ersten Phase der Monopolbildung können sich natürlich niedrigere Preise einstellen. Und das kann vorteilhaft sein für die Konsumenten und nur Nachteil für schwächere Unternehmen. Das mag ja richtig sein. Aber damit hört der Prozess ja nicht auf, sondern Monopolpreise können später eingeführt werden. Das heißt, wir haben es hier schon mindestens mit drei Phasen zu tun. Wir haben erstmal eine vorweggehende freie Konkurrenz, bei der die Kräfteverhältnisse der konkurrierenden Akteure etwa gleich sind. Dann haben wir Tendenzen der Monopolisierung, bei der auch durch bestimmte Vorteile einzelner Produktionsakteure die Preise gesenkt werden können, um zum Beispiel in der Unterbietung des Preises die Konkurrenz zu schlagen. Aber darauf folgt dann noch eine weitere Phase, in der auch gerne wieder Monopolpreise so eingeführt werden können, dass die Profite wieder sehr hoch sind. Und all das ist nicht irgendwie zufällig, sondern vollständig in der Beschreibung bei Marx angelegt. Die Verschiebung von der absoluten zur relativen Mehrwertproduktion führt bei Marx auch im Ergebnis zum tendenziellen Fall der Profitrate. Und das bedeutet immer wieder für den gleichen Mehrwert steigende Produktionskosten. Es muss viel mehr Kapital aufgewandt werden. Von kleinen einzelnen Unternehmen ist das teilweise dieses Investitionsvolumen überhaupt nicht zu leisten. Und dadurch nimmt auch in diesem historischen Prozess die Relevanz der Banken zu. Und genau das ist es, was nicht nur Lenin beschreibt, sondern auch schon vorweg Luxemburg, was auch schon Hilferding beschreibt, was Bucharin beschreibt, was von allen beschrieben wird, dass die Bankenbedeutung immer mehr zunimmt, weil das Investitionsvolumen größer wird. In der zweiten Phase wird dieses Bankkapital dominanter. Es wird dominanter und auf Augenhöhe mit dem Industriekapital. Und dann kommt das, was Lenin als die Verschmelzung von Banken und Industriekapital zum Finanzkapital beschreibt. Und auch hier muss man das trennen, dass Banken und Industriekapital verschmelzen zum Finanzkapital. Bei Wohlstand für alle wird häufig das Verhältnis untersucht zwischen Finanzkapital und dem Bankenkapital oder dem Finanzkapital und dem Industriekapital. Man muss aber verstehen, dass das Finanzkapital von Lenin beschrieben wird als das Ergebnis dieser Verschmelzung. Die Entwicklung, warum er auch von einer neuen Qualität und nicht nur von einer neuen Quantität spricht, hat auch viel mit dem zweiten Band des Kapitals zu tun, in dem die Zirkulationssphäre beschrieben wird und immer wieder Kapitalien in verschiedenen Abteilungen hin und her geschoben wird. Und man kommt bei diesem Tausch fast zu dem Ergebnis, es gäbe hier kein GWG' mehr, sondern nur noch ein GG', ohne dass Wert hineingetragen wird. Das ist natürlich nicht die Wahrheit. Der Wert steckt immer noch in der menschlichen Arbeitskraft. Aber die Profitmarge beim Finanzsektor ist deutlich lukrativer als die von der klassischen Warenproduktion. Und deswegen übernimmt auch der Kapitalexport als ein Merkmal, das Lenin beschreibt, das lukrativer wird als der Warenexport. Die Warenproduktion ist weniger lukrativ als das im Finanzsektor vergegenständlichte Kapital. Und das ist ein Prozess, wenn der immer dominanter wird, wo es sehr richtig ist, von einer neuen Qualität zu sprechen, so wie Lenin das auch tut. Also ich würde gerne auch noch zwei Dinge ergänzen. Das eine ist der Punkt, den du angesprochen hast. Warum ist denn eigentlich der Monopolkapitalismus, warum ist die Dominanz der Monopole schlecht für die Verbraucher, wenn es ein Phänomen wie die Dumpingpreisoffensiven gäbe? Das ist ja etwas, wofür Lenin dann selbst ein konkretes historisches Beispiel anführt, wo man sehen kann, wie diese Strategie funktioniert. Also es gibt in der Imperialismusschrift das Beispiel des unter britischer Kontrolle stehenden Ägypten. Lenin setzt sich da im Text auseinander mit einem bürgerlichen Ökonomen, der über die Handelsverhältnisse in Ägypten spricht. Und Lenin legt dar, dass der Ägypten, obwohl es eine britische Kolonie war, obwohl es unter den Fittichen des britischen Monopolkapitals stand, durch Schutzzölle gegen ausländische Konkurrenz abgeschirmt war, es beispielsweise dem deutschen Kapital gelungen sei, da eine Bresche hineinzuschlagen, deutsche Exporte in hohem Maß nach Ägypten reinzutragen. Wie haben die deutschen Monopolkonzerne das gemacht? Sie haben das dadurch gemacht, dass sie zunächst zu Dumpingpreisen ihre Produkte nach Ägypten exportiert haben, die so niedrig waren, dass trotz der Schutzzölle der Endpreis ihrer Produkte immer noch so niedrig war, dass auf dem ägyptischen Markt deutsche Exporterzeugnisse plötzlich billiger waren als britische. Nachdem man es geschafft hat, mit dieser Dumpingtaktik quasi die Schutzzollbarrieren zu umgehen und einen Teil der britischen Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen, haben dieselben Exporteure ihre Preise dann plötzlich wieder angehoben. Also das ist das, was Haro jetzt auch schon selbst erklärt hat, dass solche Dumpingpreisstrategien immer nur eine vorübergehende Taktik zur Gewinnung von Marktanteilen sind. Und es ist frappierend, wenn man den Podcast im Wohlstand für alle hört, dass jetzt dieses von Lenin genannte Ägypten-Beispiel völlig ignorieren, komplett ausblenden, dass Lenin selbst dir explizit darlegt, was der Sinn davon ist und dass diese Perspektive nicht darin besteht, Güter werden einfach für die Verbraucher immer billiger. Fabian, vielleicht können wir an der Stelle noch eine Klammer schließen, die wir vorhin schon kurz geöffnet haben, nämlich die Erwähnung der Revisionismusdebatte. Das gehört insofern in die Geschichte der Imperialismustheorie, dass Eduard Bernstein ein Jahr nach dem Tod von Engels eine Artikelreihe rausgebracht hat in der Neuen Zeit, die damals wöchentlich erschienen ist, Probleme des Sozialismus, und später auch diese Artikelreihe zusammengefasst in einem Buch, große Urschrift des deutschen Revisionismus, nämlich Voraussetzungen des Sozialismus und Aufgaben der deutschen Sozialdemokratie. In diesen Schriften, da bricht Eduard Bernstein mit Kernsätzen des Marxismus. Mit der Arbeitswertlehre setzt dem die Grenznutzentheorie entgegen, verabschiedet sich von einer revolutionären Perspektive. Das soll jetzt heute nicht das Thema sein, aber Für uns ist relevant, dass er eine Phase der Prosperität, eine langanhaltende Phase der Prosperität des Kapitalismus haben will. Und Bernstein sagt, das ist doch kein Zusammenbruchsprozess, sondern die Bedingung für die Arbeiterklasse, sich in den kapitalistischen Apparat hineinzuarbeiten, also Sozialismus über Reformen zu erreichen. Und da tritt jetzt eine junge Frau auf, die dem Bernstein entgegentritt, Rosa Luxemburg. Sie verfasst eine Schrift gegen den Eduard Bernstein, indem sie sich auch viel auf das sozialdemokratische Programm von 1891 bezieht, das Erfurter Programm. Sie ist dann die Neuerin in der deutschen Sozialdemokratie und beschäftigt sich mit den Katastrophen des Kapitalismus. In das Zentrum ihres Verständnisses von der Überakkumulation setzt sie die Zirkulationssphäre, den zweiten Band des Kapitals, bei dem zwischen Produktionsmittelindustrie und Konsummittelindustrie, zwischen diesen beiden Abteilungen immer ein reger Austausch stattfindet. Dabei sollte kein Mehrwert entstehen, tut er aber. Und zwar dieser Überschuss und dieser Mehrwert ist ein Mehrwert, der nicht mehr investiert werden kann. So leidet der Kapitalismus an Überakkumulation, sagt sie. Diese Überakkumulation wird dann über Waren ins Ausland exportiert. Der Warenexport wird durch Kapitalexport finanziert. Und der Kapitalismus schafft sich auf diese Weise eine Atempause. Und darauf sei Eduard Bernstein reingefallen. Luxemburg sagt, wenn die ganze Welt durchkapitalisiert ist, dann werden wir die große Überproduktionskrise haben. Und dann wird der Laden in sich zusammenbrechen. Aber er wird nicht friedlich in sich zusammenbrechen, also vor sich hinfaulend, sondern es wird eine Katastrophe geben. Einen imperialistischen Krieg. Die theoretischen Strukturen hierfür hat sie dann in ihrem 1913 veröffentlichten Buch Akkumulation des Kapitals veröffentlicht. Ein anderer Punkt, der mir noch relevant scheint bei der Frage, warum ist es für die normalen Menschen eigentlich schlecht, wenn sie von Monopolkonzernen statt von einem Haufen kleinen Kapitalisten beherrscht werden? Für den individuellen Arbeiter, der in einer Fabrik ausgebeutet wird, ist es zunächst einmal tatsächlich egal, ob sein Ausbeuter jetzt 10 Arbeiter beschäftigt oder 1000 Arbeiter. Lenins Theorie ist nicht, dass im Zeitalter des Monopolkapitalismus der individuelle Lebensstandard jedes einzelnen Arbeiters in den höchstentwickelten Industrieländern zwangsläufig sinken muss. Lenin betrachtet ja eben das imperialistische System als ein globales System. Es gibt in der Imperialismusschrift gerade in der Auseinandersetzung mit dem reformistisch-bürgerlichen liberalen Hobbesen viele Passagen, in denen Lenin darlegt, dass im imperialistischen Zeitalter die Handvoll imperialistischer Großmächte, in denen die meisten Monopolkonzerne ihren Hauptsitz haben, tatsächlich auch die Arbeiterschaft in einem gewissen Maß profitieren kann vom imperialistischen Erfolg ihrer Herren und Ausbeuter. Lenin legt ja dar, dass die imperialistische Entwicklung, in der die Welt aufgeteilt ist unter die Monopolkonzerne von 5, 6 Großmächten, tatsächlich dazu führt, dass der Lebensstandard einer privilegierten Schicht von Arbeiterinnen in diesen imperialistischen Staaten deutlich gestiegen sei, was die Basis für eine quasi indirekte Bestechung einer sogenannten Arbeiteraristokratie durch das Kapital habe, die dann zu einer loyalen Stütze der Herrschaft werde. Das Problem dabei ist, dass einerseits diese Arbeiteraristokratie natürlich auch selbst in den imperialistischen Staaten niemals die Masse oder die Gesamtheit des Proletariats umfasst, vor allem aber, dass es in einem globalen System notwendig die Unterentwicklung des Restes der Welt zementiert. Das ist eine Dimension, die bei Wohlstand für alle eigentlich überhaupt nicht thematisiert wird. Was Lenin darlegt, ist, dass wenn die gesamte Welt aufgeteilt ist unter Monopolkonzerne, hinter denen wiederum eine sie schützende imperialistische Großmacht steht, die nicht nur jede ausländische Konkurrenz durch Schutzzölle raushalten kann, sondern die auch die Entstehung eines eigenen lokalen Kapitals in den kolonialen und halbkolonialen Gesellschaften verhindern kann, dann bedeutet das, dass die große Mehrheit der Menschheit zu einer permanenten Unterentwicklung und Abhängigkeit von ein paar imperialistischen Großmächten angewiesen verdammt ist. Lenin legt gerade dar, denken, dass das imperialistische Weltsystem für alle Menschen außerhalb der paar imperialistischen Großmächte eine wirkliche ökonomische Emanzipation unmöglich macht. Und auch für die Bewohner der imperialistischen Großmächte ist das keine rosig-goldene Entwicklung, denn die Kehrseite davon ist wiederum, dass die Aufteilung der Welt in solche imperialistische, potenziell durch Schutzzölle abtrennbare Blöcke dazu führt, dass die Kriegswahrscheinlichkeit steigt. Einerseits ist es zwar so, dass die Bürgerinnen der 5, 6 imperialistischen Großmächte in begrenztem Maß ökonomisch vom Erfolg ihres Kapitals profitieren kann. Die Kehrseite ist aber, dass diese imperialistischen Mächte durch die weitere Entwicklung dieser ökonomischen Entwicklung zwangsläufig gegeneinander geworfen werden in verheerenden Kriegen, die wiederum die Lebensgrundlage auch der Arbeiterin in den imperialistischen Zentren zerstören. Also die Einwände von Wohlstand für alle. Aber Imperialismus kann ja in einem bestimmten Stadium dazu führen, dass in Europa die Preise steigen. Also warum ist das eigentlich für die Arbeiterinnen ein Problem, geht eigentlich komplett an der Sache vorbei. Und zur Frage, ob das dann tatsächlich so ist, dass die Entwicklung dieser imperialistischen Wirtschaft die Kriegsgefahr steigert, zu zunehmenden imperialistischen Spannungen, zu großen Kriegen führt, werden wir dann im weiteren Verlauf der Sendung nochmal näher und ausführlicher kommen. Genau, die Frage nach dem Krieg, und das ist sicherlich etwas, unter dem auch die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung ächzen würde, die darunter leiden würde. Dieser Frage widmen wir uns in einem späteren Teil dieser Folge, weil darauf spitzt sich natürlich die gesamte Frage zu. Nicht nur mit Lenins Imperialismustheorie den Ersten Weltkrieg und seine Herleitung erklärbar zu machen, sondern natürlich auch, wie die Imperialismustheorie generell historisch Kriege erklären kann. Und ich würde sagen, wir widmen uns vorher mal unserem zweiten Einspieler, den wir noch dabei haben. Den Moralismus gibt es dann noch frei Haus von Lenin. Er widmet dann ein ganzes Kapitel dem Parasitismus und der Fäulnis, die dann in dieser Epoche Überhand nehmen, weil er sagt, das Finanzkapital ist dann so mächtig und das setzt sich einfach nur darauf. Das setzt sich nur darauf und dann behauptet er beispielsweise auch, da würden dann deshalb Innovationen überhaupt nicht stattfinden, weil ja schon die Unternehmen den Markt eigentlich unter sich so abgeriegelt haben. Also auch das sind ja Argumente, wie man sie sonst eher von Liberalen hören würde, diese Befürchtungen. Also was ich da zunächst gern sagen würde, dass man da ganz gut sieht, dass eigentlich durch die ganze Podcast-Folge von Wohlstand für alle sich eine Begriffsverwirrung zieht, was den Begriff des Finanzkapitals angeht. Einerseits hat zwar Wolfgang M. Schmidt an einer Stelle des Podcasts korrekt referiert, dass Lenin darunter die Verschmelzung von Bank- und Industriekapital versteht, dann an anderer Stelle verwenden er und besonders Ole den Begriff dann wiederum aber als ein Synonym für Bankkapital und versuchen so indirekt Lenin unterzuschieben. Lenin hätte darlegen wollen, dass die Dominanz des guten, zwar auch ausbeuterischen, aber immerhin reale Güter schaffenden Industriekapitals durch ein rein schmarotzendes Bankkapital ein Problem sei, weil jetzt reine Schmarotzer und Parasiten die Wirtschaft beherrschen würden, statt Ausbeuter, die immerhin noch greifbare Güter produzieren. Aber einerseits ist es ja so, dass Lenin überhaupt nicht die These vertritt, dass das Industriekapital vom Bankkapital irgendwie entmachtet worden sei. Die Kernthese von Lenin in der Imperialismus-Schrift besteht eben darin, dass das Bankkapital und das Industriekapital so sehr miteinander verschmolzen seien, dass sie eine Einheit bilden, dass man beide nicht gar nicht mehr wirklich voneinander trennen kann. Lenin legt da mit sehr vielen empirischen Beispielen aus Deutschland, aus England, aus anderen imperialistischen Staaten dar, dass einerseits die Banken und die Industriekonzerne immer mehr gegenseitig ihre Aufsichtsräte besetzen, dass die Banken, die selbst eine extreme Konzentration erfahren haben, eine immer zentralere Rolle für die Industriefinanzierung spielen, die im Zeitalter der Riesenkonzerne ja gigantische Kreditsummen braucht, um überhaupt noch industrielle Unternehmungen durchführen zu können, es dadurch nur noch 3, 4 Banken in jedem imperialistischen Staat gibt, die überhaupt diese Kreditsummen bereitstellen können, dadurch quasi ein symbiotisches Verhältnis zwischen den Banken und den großen Industriekonzernen stattfinden. Die großen Industriekonzerne können sich nur noch bei 3, 4 übrig gebliebenen Riesenbanken Geld leihen und diese 3, 4 übrig gebliebenen Riesenbanken wiederum sind darauf angewiesen, dass die paar verbliebenen industriellen Megakonzerne gute Unternehmensumsätze machen, um ihre Zinsen, um ihre Kredite wieder reinzubekommen. Das heißt, die Bank hat ein zentrales Interesse daran, dass die paar verbliebenen Industriemonopole gedeihen, und die paar verbliebenen Industriemonopole haben ein enormes Interesse daran, dass die wenigen Banken, die sie mit der notwendigen Kreditsumme noch beliefern können, solvent bleiben. Daraus folgt, dass beide beginnen, quasi ein symbiotisches Verhältnis einzugehen, dass Bankmitarbeiter in den Aufsichtsräten der Industriekonzerne sitzen, dass wiederum Industriekapitäne in den Aufsichtsräten der Banken sitzen, dass die Banken und die Industriebetriebe gemeinsame Wirtschaftspläne erstellen, dass sie gemeinsame Analysen über die wirtschaftliche Entwicklung veranstalten. Vor allem aber ist das ja keine moralische Wertung von Lenin. Lenin sagt ja nicht, dass die Manchester-Kapitalisten von 1840, die ihre Arbeit aufs Blut ausgepresst und in Fabriken misshandelt haben, irgendwie ein besseres und schöneres Stadium des Kapitalismus dargelegt hätten. Lenin verwendet diesen Begriff des Parasitismus und der Fäulnis nicht, um darzulegen, dass noch mehr oder weniger gute, solide, reale Kapitalisten des 19. Jahrhunderts jetzt ersetzt worden seien durch unmoralische, verkommene Bankkapitalisten. Es ist ein analytischer Begriff, der versucht darzulegen, was eigentlich der empirische Unterschied ist zwischen dem freihändlerischen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts und dem Finanzkapitalismus des frühen 20. Jahrhunderts. Das heißt, erstens verstehen sie den Begriff des Finanzkapitals konsequent falsch. Andererseits schieben sie Lenin eine Moralisierung zu, die er wirklich an keiner Stelle vertritt. Den Moralismus gäbe es hier frei Haus, wird gesagt von Wolfgang M. Schmidt. Das ist wirklich vor allem dadurch schwer nachvollziehbar in diesem Kapitel zu Parasitismus und Fäulnis des Kapitalismus. Mit Moralismus hat das an keiner Stelle irgendetwas zu tun. Und wie wir eben noch gehört haben, führen die beiden ja auch an, dass sie es kritikabel finden, wie Lenin den Investitionsrückgang beschreibt. Im Monopolkapitalismus sind große Aktiengesellschaften primär dem Shareholder Value verpflichtet. Was bedeutet, dass ihre oberste Priorität die Maximierung von Dividenden und Kurssteigerung ist. Diese kurzfristige Profitlogik führt dazu, dass Unternehmen verstärkt in Bereiche investieren, die eine hohe und sichere Kapitalrendite versprechen. Oft zulasten von Innovationen, die langfristige und unsichere Investitionen erfordern. Ein Beispiel ist die Pharmaindustrie. Die Entwicklung neuer Antibiotika ist riskant und teuer. Während die erzielbaren Gewinne durch regulatorische Begrenzung und die Notwendigkeit eines zurückhaltenden Einsatzes limitiert sind. Stattdessen konzentrieren sich Pharmakonzerne auf lukrative Medikamente für chronische Krankheiten, die über Jahre hinweg Einnahmen garantieren. Rudolf Hilferding beschreibt im Finanzkapital den organisierten Kapitalismus als eine Phase, in der Banken und Großunternehmen verschmelzen und Kapitalströme zentralisiert werden. Diese Konzentration führt zu einer Planung und Steuerung wirtschaftlicher Prozesse durch das Finanzkapital. Jedoch nicht im Sinne einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft, sondern zur Absicherung der Profitinteressen der Großkapitalisten. In diesem Kontext verstärkt sich der Innovationsrückgang. Investitionen werden zunehmend nach ihrer kurzfristigen Rentabilität bewertet, anstatt technologischen Fortschritt oder gesellschaftlichen Nutzen zu fördern. Marxistisch betrachtet zeigt dies die Tendenz des Monopolkapitals, sich nicht mehr durch technologische Fortschritte, sondern durch Kapitalakkumulation und Rentenökonomie zu reproduzieren. Der Innovationsrückgang ist also eine Folge der inneren Widersprüche des Spätkapitalismus. Die Kapitalverwertung wird zunehmend von Finanzialisierung dominiert, während produktive Investitionen zurückgehen. Hilferdings organisierter Kapitalismus verdeutlicht diesen Prozess, indem er zeigt, wie das Finanzkapital wirtschaftliche Entwicklung in eine Richtung lenkt, die kurzfristige Renditen maximiert und langfristige Innovationspotenziale untergräbt. Kommen wir noch zu unserem dritten Einspieler. Staaten. Und er versucht einfach etwas, was er als Tendenz behauptet, zu verabsolutieren zu einer völlig neuen historischen Epoche. Und es gibt in dem Buch Krieg und Frieden, politische Ökonomie des Weltfriedens von Karl Held und Theo Ebel, gibt es ein ganzes Kapitel, wo sie die Imperialismustheorie sezieren. Und dort bringen sie gerade dieses Verhältnis von in Anführungszeichen produktiven Kapital, von Industriekapital zum Finanzkapital folgendermaßen auf den Punkt. Ohne den geringsten Hinweis darauf, worum es zwischen der Bank und industriellem Kapital geht, wenn Kapital verliehen und mit Wertpapieren gehandelt wird, kommt die Suche nach dem Subjekt, das alles beherrscht und in seiner Allmacht für den Imperialismus verantwortlich ist, an Ziel. Fast kriegt man Mitleid mit den netten Herren Industriellen angesichts des Molochs Finanzkapital. Die armen Burschen müssen ihre Bücher herzeigen, wenn sie ihre Kreditwürdigkeit unter Beweis stellen wollen, und nicht ihr Geschäftsgang wird mit Hilfe des Kredits befördert, sondern ihr Schicksal wird restlos bestimmt. Nicht einmal der simple Gedanke, dass auch die Bank von der Nachfrage nach Kredit abhängig ist und diese vom Geschäftsgang der Industrie, dass in der Konkurrenz zwischen Geld und Industriekapital, also zwei Abteilungen der herrschenden Klasse, ihren ökonomischen Erfolg bewirken und um den Anteil des produzierten Gewinns streiten, kommt da auf. Der anständigen industriellen Ausbeutung von einst stehen dunkle und schmutzige Machenschaften der Banken von heute gegenüber. Statt eines ehrbaren Zinses gibt es wieder Wucher, womit die ökonomische Rolle des Kredits für die kapitalistische Produktion in seine moralische Niedertracht aufgelöst. Ja, das zieht sich auch als gewisser roter Faden durch diese Folge von Wohlstand für alle, nämlich immer wieder den Verweis auf Karl Held und Theo Ebel und ihr Werk, das im Gegenstandpunkt erschienen ist, Krieg und Frieden. Diese ideologische Linie, die sie da aufmachen, ist dann kennzeichnend und auch viel erklärend. Denn wenn man sich natürlich mit den Grundsätzen der GSP-politischen Einordnung ein bisschen auseinandersetzt, dann wird vieles klarer von dem, wie Wohlstand für alle auch ihre Imperialismuskritik aufbauen. Es geht nämlich hier grundsätzlich um ein ganz anderes Verständnis vom Staat. Es geht außerdem um eine Ablehnung vom Basisüberbaumodell. Und das Basisüberbaumodell, wenn das abgelehnt wird, dann haben wir es auch mit einer Ablehnung vom historischen Materialismus zu tun, bei dem die ökonomische Basis in dem dialektischen Verhältnis steht mit dem Überbau. Diese Widersprüche werden von dem Gegenstandpunkt und so scheint es auch vom Wohlstand für alle umgekehrt. Denn auf der Basis steht nun scheinbar der Staat und die Ökonomie und der Kapitalismus und die Kapitalisten sind mehr eine Art Wurmfortsatz, die sich den Interessen des Staates zu beugen haben. Das ist aber eine grundsätzliche Absage an Marxismus an sich, denn hier wird der historische Materialismus an sich negiert und der stetige Verweis immer wieder auf die Schriften vom Gegenstandpunkt ist dann auch erklärend dafür, weshalb hier so viele Meinungsverschiedenheiten mit Lenin sind. Absolut. Also wir werden auch später im weiteren Verlauf der Sendung den weiteren Ausschnitten von Wohlstand für alle, die wir einspielen, noch sehen, dass Wohlstand für alle da letztlich eine auf diese GSP-Theorie gegründete, komplett idealistische Auffassung dessen vertritt, was ein Staat ist und warum Staaten politisch handeln. Bevor wir konkret dazu kommen, wie eigentlich dieses idealistische Staatsverständnis, diese idealistische Auffassung von Kriegführung und Außenpolitik kapitalistischer Staaten aussieht, wollte ich zu einem Ausschnitt, den jetzt eben Ola zitiert hat aus dem Held-Ebel-Buch, noch anmerken, dass dieses Zitat ja wiederum an Lenins Imperialismus-Theorie vollkommen vorbeigeht. Einer der Kernpunkte dieses Zitats ist jetzt wiederum die Vorstellung, Lenin würde sich vorstellen, der moderne Kapitalismus, der Imperialismus zeichne sich dadurch aus, dass die Industriellen dort die armen, unterworfenen, geknechteten Knechte der Bankier geworden sei. Und es wird ja dort jetzt angemerkt, Lenin hätte nicht begriffen, dass das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Großbanken und Großindustrie ein wechselseitiges sei. Und dem muss ich noch einmal entgegnen, das habe ich vorhin ja schon ein bisschen skizziert, das ist gerade einer der zentralen Punkte, die Lenin ausdrücklich darlegt. Was Lenin darlegt ist, wenn sowohl die Industriekonzerne als auch die Banken einerseits immer größer werden, andererseits dadurch ihre Zahl immer weiter sinkt, dann folgt daraus eben ein gestiegenes wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis. In der Zeit der freien Konkurrenz, in der es statt eines riesigen Stahlkonzerns 100 oder 1000 kleiner Stahlbetriebe gegeben hat, konnte eine Bank sich mehr oder weniger aussuchen, an wen sie gerade Geld verleihen wollten. Sie waren nicht darauf angewiesen, dass ein bestimmter Konzern, dass ein bestimmtes Unternehmen sich bei ihnen Geld leiht, weil es auch 1000 andere gibt. Auf einem Markt, auf dem es jetzt aber in diesen Größenordnungen nur 3 oder 4 Stahlkonzerne gibt, hat eine Bank ein echtes Problem, wenn von diesen Stahlkonzernen niemand bei ihnen Geld leihen will, statt bei einer anderen Bank. Und umgekehrt gilt das natürlich auch. In der Zeit der freien Konkurrenz, in der man nicht 3, 4 nationale Großbanken hat, sondern 1000 privat geführte Kleinbanken, ist es für einen Industriellen kein weiteres Problem, wenn Bank X seinen Kreditantrag ablehnt. Er kann dann einfach weitergehen zu Bank Y. Auf einem Markt, auf dem es nur eine Handvoll Banken einer solchen Größe gibt, dass sie das für industrielle Investitionen im monopolistischen Zeitalter notwendige Kreditvolumen überhaupt gewähren können, ist es dagegen ein enormes Problem, wenn 1 oder 2 Banken sich verweigern. Daraus folgt eben diese wechselseitige ökonomische Abhängigkeit von monopolistischen Großbanken und monopolistischen Industriegroßkonzernen. Und aus dieser wechselseitigen Abhängigkeit folgt wiederum, dass beide in dem Maß miteinander verschmelzen, also ein Interesse haben, die Unternehmenspolitik, die strategische Ausrichtung des jeweils anderen mitzugestalten, eben durch die wechselseitige Verflechtung der Aufsichtsräte oder auch auf eine plumpere, direktere Weise, teilweise durch politische Korruption. Was Lenin ja immer wieder betont, ist gerade, dass der alte Gegensatz, den man 1850 noch hätte konstruieren können, zwischen Bankkapital und Industriekapital in der Form gar nicht mehr besteht. Aber schauen wir uns weiter an, was Wohlstand für alle, was die GSP-Theoretiker, auf die sich regelmäßig beziehen, zum Charakter des Staates im imperialistischen Zeitalter zu sagen haben, was eigentlich deren Staatsverständnis ist. Es ist vielleicht noch, bevor wir den nächsten Einspieler mit einbringen, daran erinnert, dass wir es hier mit einer Idee des Sozialismus zu tun haben, die vielleicht bei Weidling wiederzufinden ist, nämlich dem utopischen Sozialismus. Es geht darum, ein möglichst starkes revolutionäres Massenbewusstsein zu entwickeln und eben kein wissenschaftlicher Sozialismus wie bei Marx. Und genau dieser Widerspruch scheint sich hier deutlich abzuzeichnen, dass wir hier utopischen Sozialismus mit wissenschaftlichen Sozialismus hier gegenüberstellen. Aber kommen wir jetzt erstmal zum nächsten Einspieler. Und wird von Lenin dann noch weitergedacht von der Tatsache, dass einige globale Kartelle bestimmte Märkte kontrollieren und das Absprechen, kommt Lenin zu der Behauptung, das Finanzkapital würde die Welt sogar neu ordnen. Er schreibt, nimmt das amerikanische und sonstige Finanzkapital jetzt etwa nicht eine Neuaufteilung der Welt aufgrund neuer Kräfteverhältnisse vor, die sich auf ganz und gar nicht friedlichem Wege verändert haben? Und spätestens hier wird deutlich, worin Lenins größte Schwäche liegt. Er will den bürgerlichen Staat nämlich als reinen Diener partikularer Kapitalinteressen verstehen, dass es aber keineswegs das Finanzkapital und auch nicht das Industriekapital ist, sondern der Staat, der zum Krieg schreitet, das mag er nicht wahrhaben. Und das ist ja etwas, was wir jetzt auch manchmal so im Internet finden als Erklärung für den Krieg in der Ukraine oder für die Begründung darum, warum der jetzt weitergeführt wird. Dann wird dann gesagt, ja, der BlackRock-Chef hat dies und das gesagt oder so. Und dann wird dann das immer so, als sei das so der Grund. Also natürlich gibt es nachgeordnete ökonomische Interessen bei einem Krieg und auch dann, wenn Frieden geschlossen wird. Und jeder versucht dafür sich jeweils dann das Beste aus der Situation zu machen. Aber es ist ja nicht so, dass man sich sagt, wir schreiten los, also von der Regierung her, wir machen da jetzt mit bei einem Krieg, weil das dem und dem Investor oder dem Pensionsfonds dient. Also dazu würde ich zunächst einmal sagen, Lenins Staatstheorie wird nicht breit ausgearbeitet in der Imperialismusschrift. Das hat er kurz darauf in der, ich glaube, 1918 erschienenen Broschüre Staat und Revolution gemacht. Übrigens eines der wichtigsten marxistischen Grundlagenwerke überhaupt, das jeder, der es noch nicht gelesen hat, dringend lesen sollte. In diesem Staat und Revolution legt Lenin dar, was er unter dem bürgerlichen Staat und seiner Aufgabe eigentlich versteht, beziehungsweise was Marx darunter verstanden hat und was er Lenin innerhalb der reformistisch-revisionistisch degenerierten Sozialdemokratie wieder hervorheben will. Das marxistische Verständnis des bürgerlichen Staates ist nicht, wie es von Wohlstand für alle mehr oder weniger karikaturistisch dargestellt wird, dass der Staat einfach das direkte und unmittelbare Instrument irgendeines bestimmten Kapitalisten oder eines bestimmten Unternehmens ist. Natürlich ist es nicht so, dass ein bürgerlicher Staat so funktioniert, dass jeden Morgen um 8 der Konzernvorstand von Siemens und Krupp anruft und sagt dann dem Außenminister, was Sache ist, was momentan die Politik dieses Staates gerade zu verfolgen hat. Es ist eine seltene Ausnahme, dass ein bürgerlich-kapitalistischer Staat direktes Herrschaftsinstrument eines bestimmten Konzerns oder einer bestimmten Kapitalfraktion ist. Das kommt auch vor. Das ist gar nicht mal so selten, dass ein bürgerlich-kapitalistischer Staat im Dienst eines bestimmten Konzerns oder einer bestimmten Fraktion steht. Es ist aber nicht der Normalfall bürgerlich-kapitalistischer Machtausübung. Der Normalfall ist, dass der bürgerliche Staat das ist, was in der klassischen marxistischen Literatur als ideeller Gesamtkapitalist bezeichnet wird. Diese Rolle des ideellen Gesamtkapitalisten besteht darin, einerseits in den Konflikten zwischen den verschiedenen Kapitalfraktionen, andererseits in den Konflikten, die die herrschende Klasse, die Kapitalistenklasse insgesamt mit den anderen Klassen der Gesellschaft hat, eine Art Moderatorrolle einzunehmen, um sicherzustellen, dass die bürgerliche Klassenherrschaft insgesamt möglichst störungsfrei und harmonisch weitergehen kann. Das Ziel dieses ideellen Gesamtkapitalisten ist ein doppeltes. Einerseits dem in seinen eigenen Grenzen aktiven Kapital, dem eigenen Monopolkapital, möglichst günstige Kapitalakkumulationsbedingungen zu schaffen, durch eine Wirtschaftspolitik im Inneren, andererseits eine expansionistische oder zumindest eine handelsorientierte Außenpolitik nach außen, die dem eigenen Kapital möglichst gute Investitionsbedingungen schafft. Andererseits im Inneren die politische Stützung dieser bürgerlichen Klassenherrschaft insgesamt. Auf die ganz plumpste, eindeutigste, plakativste Weise. Durch die Institutionen der Polizei, durch das bürgerliche Recht, durch Gerichtshöfe und Gefängnisse, die im Wesentlichen den Sinn haben, Verletzungen der bestehenden Eigentumsordnung, Aufstände oder auch nur rebellische Regungen gegen die bestehende Wirtschaftsordnung im Keim zu ersticken. Andererseits aber eben nach außen hin eine Politik zu treiben, die dazu führt, dass das eigene nationale Kapital insgesamt am besten gedeihen kann. Und das kann durchaus Gegnerschaft zu den Ambitionen, zu den Absichten bestimmter Kapitalfraktionen einschließen. Der bürgerliche Staat als ein ideeller Gesamtkapitalist kann, wenn man es so formulieren will, bestimmte Kapitalisten oder Kapitalfraktionen zu ihrem Glück zwingen, wenn er der Meinung ist, dass die von denen vertretenen strategischen Konzepte schädlich sind für das Gedeihen der bürgerlichen Klassenherrschaft und ihrer Akkumulationsmöglichkeiten insgesamt. Das heißt, die Tatsache, dass ein bürgerlicher Staat in Konflikt mit bestimmten Kapitalfraktionen steht oder dass nicht alle Kapitalfraktionen die Außenpolitik ihres Staates teilen, ist überhaupt keine Widerlegung der marxistischen, der leninistischen Theorie des bürgerlichen Staates. Das ist ein reines Strohmann-Argument. Genau, wie Fabian beschrieben hat, der ideelle Gesamtkapitalist. Das war in der Geschichte so, als zum Beispiel Staaten Eisenbahnschienen bereitgestellt haben, um die Infrastruktur zu gewährleisten, dass die Warenproduktion ausreichend ermöglicht werden kann, um die Kapitalakkumulation zu gewährleisten. Heute sehen wir beispielsweise, dass die EU oder auch dass die US-Regierung dreistellige Milliardenbeträge, die investieren in innovative KI-Projekte. Das sind alles Dinge, die der ideelle Gesamtkapitalist als Staat bewerkstelligt, um eben die Kapitalakkumulation am besten am Laufen zu halten. Das bedeutet aber nicht, dass das, was Rosa Luxemburg in den Kern gestellt hat, ihrer Imperialismustheorie, nämlich dass in der Zirkulationssphäre immer wieder Mehrwert entsteht, der irgendwo angelegt werden will, sich seinen Weg bahnen muss. Und wenn das nicht mehr innerhalb der eigenen fortentwickelten Gesellschaft passieren kann, dann kommt es zum Expansionsdrang. Interessanterweise sehen wir aber, wie Fabian eben beschrieben hat, eine neue Diskussion, ob das immer nur das nationale Kapital ist, das sich hier artikuliert über den Nationalstaat. Denn Beispiele wie die Nord Stream 2 Explosion könnte ja darüber nachdenken lassen, wo war der ideelle Gesamtkapitalist Deutschland, als der Wirtschaftsraum des deutschen Kapitals angegriffen wurde, zerstört wurde und eines der großen Faktoren, die den deutschen Wirtschaftsmotor am Laufen gehalten haben, hier zerstört wurde. Eine Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg der Bundesrepublik waren nicht nur die niedrigen Lohnkosten, sondern auf der anderen Seite auch niedrige Energiekosten. Genau diese niedrigen Energiekosten wurden jetzt angegriffen und sorgen für höhere Investitionskosten für das deutsche Kapital, was ein Nachteil ist in der internationalen Konkurrenz. In dem Szenario könnte man sich dann fragen, ja, wo war denn hier der ideelle Gesamtkapitalist Deutschland, als Nord Stream 2 angegriffen wurde? Also was mir überhaupt auffällig ist, dass jetzt Wohlstand für alle gerade das Beispiel des Ukraine-Kriegs herangezogen haben, um ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Dass diese Vorstellung, dass bürgerlich-kapitalistische Staaten aufgrund der Interessen ihres Kapitals Außenpolitik treiben. Es gibt, glaube ich, kaum einen imperialistischen Konflikt der letzten Jahrzehnte, bei dem die ökonomischen Interessen der Involvierung in diesen Krieg so offenkundig auf der Hand liegen wie im Fall der westlichen Intervention im Ukraine-Krieg. Skizzieren wir das an dieser Stelle mal kurz. Was war denn in den letzten 11 Jahren das ökonomische Interesse des westlichen Blocks, der sich immer mehr jetzt auflöst in zwei westliche Blöcke, das einigende ökonomische Interesse an der Ukraine? Die Ukraine war vor dem Umschwung von 2014 ein Staat, der ökonomisch in doppelter Weise von Russland abhängig war. Einerseits war Russland der mit Abstand wichtigste Handelspartner, mit dem man sowohl den größten Import als auch Export hatte. Andererseits war der ukrainische Staat, der in den 90er und 2000er Jahren von der kapitalistischen Restauration besonders stark ökonomisch zurückgeworfen war, in hohem Maße abhängig von billigen russischen Krediten und billigen russischen Energielieferungen, die der russische Staat aus politischen Gründen gewährt hat, um damit die Loyalität der Ukraine zu sichern. 2014 hat jetzt der Maidan-Umschwung stattgefunden, der zu einer grundlegenden außenpolitischen Neuorientierung der Ukraine geführt hat. Das russische Kapital wurde rausgeworfen, damit fiel auch die Unterstützung des russischen Staates weg, damit fielen die zu Freundschaftspreisen verbilligten russischen Energielieferungen weg und der ukrainische Staat stand am Abgrund. 2014 war der ukrainische Staat am Rand der Zahlungsunfähigkeit. Die logische Alternative war, wenn wir Russland als Handelspartner wie als politisch motivierten Finanzier verlieren, dann wenden wir uns doch an den geopolitischen Hauptrivalen Russlands, an EU und USA. Das hat man gemacht. EU, USA und die mit ihnen verbundenen Institutionen wie Weltbank und Internationale Währungsfonds waren bereit, der Ukraine gigantische Kredite zu liefern, die den Staat vor dem Staatsbankrott bewahrt haben, aber unter der Bedingung, dass das Land sich einem harten wirtschaftspolitischen Diktat beugt. Einerseits hat man von der Ukraine verlangt, dass sie einen Staatsumbau treibt, um ihre künftigen Kreditraten, ihre Zinsen zu bedienen zu können, liquide Mittel heranzuschaffen, beispielsweise durch Massenentlassung von Staatsbediensteten, durch den massenhaften Verkauf von Betrieben, die jetzt privatisiert wurden. Andererseits, indem man die Ukraine genötigt hat, den eigenen Markt zu öffnen, für das westliche Kapital und ihm Vorzugsbedingungen zu schaffen. Eines der zentralen Interessen, das das westliche Kapital hatte, war in der Ukraine beispielsweise Landgrabbing, also das unter den Nagel reißen von ertragreichen Agrarflächen. Und die Ukraine ist einer der agrarisch produktivsten Staaten der Welt. Sie hat einige der fruchtbarsten Böden Europas. Allerdings ist in der Ukraine so, dass der Verkauf von Ackerland an Konzerne von der Verfassung verboten ist. Man hat da jetzt einen Ausweg gefunden, dass man Ackerland verpachten kann an ausländische Konzerne. Davon wurde überreichlich Gebrauch gemacht. Die Ukraine durfte ausländische Investoren nach 2014 nicht mehr aus dem Land heraushalten und das hat dazu geführt, dass westliche Agrarkonzerne sich den Großteil des ukrainischen Ackerlands unter den Nagel gerissen haben. Man muss sich klar machen, die endlosen Reihen von ukrainischen Feldern, die wir jetzt auf den Drohnenvideos von den Schlachtfeldern des Ukraine-Kriegs sehen, das sind Felder, die sich überwiegend im direkten Besitz von europäischen und amerikanischen Konzernen befinden. Neben diesem direkten Interesse an der Ausbeutung des ukrainischen Ackerlands und der ukrainischen Rohstoffe, die Ukraine ist auch einer der kohlereichsten Staaten der Welt, sie hat eine der größten Stahlindustrien der Welt, kommt vor allem auch ein fiskalisches Interesse. Die Kredite, die der westliche Block der Ukraine gewährt hat, wurden gestemmt von westlichen Finanzinstituten, die sich durch Vermittlung ihrer Staaten und ihrer staatlichen Institutionen bereit erklärt haben, der Ukraine Geld zu leihen, obwohl sie eigentlich auf dem Weltmarkt nicht gut dasteht, gegen politische Garantien, die sicherstellen, dass man diese Kohle auch wieder reinkriegt. Weltbank, IWF und EU sind mittlerweile Gläubiger, denen die Ukraine etwa 200 Milliarden Euro schuldet. Das ist ein Betrag, der für einen Staat, der insgesamt nur ein BIP von etwa 400 Milliarden hat, ein gigantischer Betrag. Wenn die Ukraine heute fallen würde als eine Art Wirtschaftskolonie des Westens, dann wäre nicht nur das Ackerland weg, das westlichen Konzernen gehört, dann wären nicht nur die Ressourcen weg, dann wären auch 200 Milliarden Euro weg, die westlichen Finanzinstituten gehören, für die die Ukraine geschröpft wird. Die Ukraine zahlt an diese westlichen Geldgeber in Form der IWF- und Weltbankkredite teilweise Wucherzinsen von 8,8%, die sogar während des Krieges weiter reingeholt werden. Das heißt, es gibt eigentlich kaum einen imperialistischen Konflikt der letzten Jahre, wo es so klar auf der Hand liegt, was das ökonomische Interesse ist. Dieses direkte ökonomische Interesse wird natürlich auch ergänzt durch ein indirektes politisches Interesse, aber wir werden später noch sehen, dass man politische und ökonomische Interessen nicht wirklich trennen kann. Neben diesem direkten ökonomischen Interesse hat natürlich EU und USA auch ein Interesse daran, dass der russische Staat und die von ihm protegierten russischen Monopolkonzerne den ukrainischen Markt nicht besetzen und dadurch ihre Stellung steigern. Warum ist denn, hat jetzt beispielsweise bei Nord Stream der deutsche Staat eine Haltung eingenommen, dass er partikular die kurzfristige Schädigung seiner eigenen ökonomischen Interessen hinnimmt, um weiterhin den ukrainischen Staat am Laufen zu halten? Einerseits, weil das, was man der Ukraine investiert hat, weil das, was man verlieren würde, wenn die Ukraine an den russischen Block fiele, bei weitem das übersteigt, was man beispielsweise durch Nord Stream verloren hat. Andererseits, weil die BRD integriert ist in einen großen imperialistischen Machtblock, dessen Hegemon die USA ist oder zumindest bis zur teilweisen Abkehr von diesem Konzept unter Trump war, und dessen die Juniorpartnerschaft der BRD im Bund mit den USA letztlich für die Stellung des deutschen Kapitals auf dem Weltmarkt relevanter ist, als ein paar Millionen durch Nord Stream zu verlieren. Das heißt, wenn ich Schmidt oder Nymon wäre, wenn ich irgendeinen aktuellen Konflikt hätte suchen wollen, mit dem ich die These der ökonomischen Motivation imperialistischer Außenpolitik ins Lächerliche ziehen will, dann wäre wahrscheinlich der letzte Konflikt, den ich mir ausgesucht hätte, ausgerechnet die Ukraine gewesen. Ja, fassen wir bis zu diesem Punkt nochmal das zusammen, was Fabian auch gerade mit angeführt hat und was wir bereits schon haben. Bei Wohlstand für alle wird beim Staatsverständnis sich stark am Gegenstandpunkt orientiert und der Primat der Politik steht einem Basisüberbaumodell nach Marx entgegen. Außerdem wird schon so weit negiert, dass es überhaupt oder wenn dann nur nachgeordnete Kapitalinteressen an Kriegen geben. Das ist aber genau die Kernfrage, der wir uns jetzt im finalen Teil dieser Folge widmen wollen. Sowohl historisch hat bewiesen, dass das Kapital sehr wohl seine Interessen an Krieg artikuliert hat und das auch gegenwärtig tut, als auch theoretisch hergeleitet und begründet auf Grundlage der Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx. Scheinbar werden von Wohlstand für alle Weltordnungsfragen und Hegemonieansprüche insgesamt auch nicht weiter diskutiert. Was wir schon häufig auch in der Vergangenheit in anderen Folgen mit der Thukydides-Falle besprochen haben, bei der es um die Frage um die unipolare Weltordnung geht, also geopolitische Machtsphären zu schaffen, um eben den Kapitalisten, für die dieser ideelle Gesamtkapitalist oder der dessen Interessen auch militärisch artikuliert, diese Räume zu schaffen, damit dort Absatzmärkte entstehen oder halt auch Ressourcen genommen werden können. Das ist ein Teil der Fragen der unipolaren Weltordnung, die wir hier schon häufig diskutiert haben. Und mit Thukydides Falle ist eben gemeint, was passiert, wenn eine aufstrebende Macht eine hegemoniale Macht in Frage stellt. Der Begriff leitet sich von einem peloponnesischen Historiker Thukydides ab und gemeint war damals, dass Sparta die Hegemonialmacht Athen in Frage gestellt hat. Das Ganze wurde kriegerisch gelöst. Es gibt einige dieser Thukydides Fallen, die historisch beobachtet wurden. Gegenwärtig wäre wahrscheinlich die Thukydides Falle, die zu beäugen wäre, die zwischen der bestehenden Hegemonialmacht USA in den Weltordnungsfragen und dem gegenüber steht die aufstrebende Weltmacht China oder G7 gegen BRICS. Das sind die Fragen, die hier natürlich auch diskutiert werden müssen, dass die entschieden werden aus dem Staat, isolierten Staatsinteresse, ein Staat, der das einfach tun will, um Nationalgefüge oder nationales völkisches Bewusstsein, Nationalismus durchzusetzen, ist weniger erkenntnisreich, als dass dem zugrunde liegen die Kapitalinteressen stehen, denn das US-amerikanische Kapital kann nur so lange prosperieren und in der Form sich weiterentwickeln, wie es das gegenwärtig tut, solange es auch den weltpolitischen Machtanspruch genießt, wie in der Gegenwart. Aber kommen wir, wie gesagt, nun zu dem wichtigsten und zentralen Punkt dieser ganzen Diskussion und widmen wir uns dem letzten wichtigen Einspieler. Und klar, dann spielt Ökonomie auch bei dieser Machtpolitik eine wichtige Rolle, also eine extrem zentrale Rolle sogar. Aber es gibt immer noch erstmal ein Primat des Politischen und das ist sehr wichtig. Und da schreiben Held und Ebel dann zu dieser Tilgung aus Lenins Theorie, also der Tilgung der Politik aus Lenins Theorie. Lenin verzichtet großzügig auf die Unterscheidung zwischen Ökonomie und Politik und das aus der orthodoxen Sicherheit heraus, dass letztere ohnehin in nichts anderem besteht als in der Exekution der Geschäftsinteressen des Kapitals. Insofern gehört seine Schrift zu jener Abteilung marxistischer Theorie, die mit dem Bekenntnis zur ökonomischen Basis, welche alles Übrige bestimmt, dem speziellen Gegenstand sehr konsequent aus dem Weg geht und eine verkehrte Bestimmung der Politik vornimmt. Er klammert eigentlich den Staat aus. Im Vorwort beschreibt er es. Auf die nicht ökonomische Seite der Frage werden wir nicht so eingehen können, wie sie es verdienen würde. Und damit sagt er ja sehr deutlich, dass er jetzt die Staaten als Akteure mit ihren eigenen Machtansprüchen nicht in den Blick nehmen will. Aber dann, wenn man das nicht tut, funktioniert natürlich das ganze Konstrukt nicht. Also zu sagen, ich ende einfach mal die Grundlage, um dann zu meiner Prämisse zu kommen, ist ein bisschen eigenartig. Ja, also Staaten zu ignorieren als eigene Akteure mit eigenen Interessen und die Regierungen und die einfach nur zu Handlangern vom Kapital zu verklären, ist wirklich insbesondere im Ersten Weltkrieg total weltfremd. Das ist ganz verrückt. Wir haben das ja schon hin und wieder erwähnt. Das ist ja so interessant, weil Eric Hobsbawm, dass der ja darüber philosophiert, wer war denn nun jetzt eigentlich beteiligt daran, wer wollte denn diesen Ersten Weltkrieg haben? Und da zitiert er ja auch Industrielle, die sagen, wir wollen das eigentlich gar nicht, bitte macht das nicht. Also es ist nicht so, dass das deutsche Kapital jetzt darauf gedrängt hat. Also wir werden einiges zu sagen haben zum Thema des Ersten Weltkriegs, wie wir konkret diesen Krieg einschätzen, ob die These von Schmidt und Nyman haltbar ist, der Erste Weltkrieg habe nicht ökonomischen Motiven gegolten. Aber ich würde zunächst einmal eine etwas grundlegendere Frage stellen. Nyman und Schmidt sprechen die ganze Zeit davon, Lenin und indirekt damit Marx, denn Lenins Staatstheorie beruht ja vollständig auf der von Marx, wie Lenin in Staat und Revolution sehr überzeugend darlegt, habe übersehen, dass der Staat ein eigener Akteur sei. Das übersehen natürlich weder Lenin noch Marx. Die These von Lenin und Marx besteht darin, dass bürgerlich-kapitalistische Staaten als das, was wir vorhin schon erklärt haben, als ideeller Gesamtkapitalist in seinem politischen Handeln innerhalb eines Rahmens agiert, der mit den Kapitalinteressen der Kapitalistenklasse insgesamt kompatibel ist und nach Einschätzung dieses Staates letztlich dieses Interesse befördert. Das bedeutet natürlich nicht, dass man aus den Vorstandsberichten von 3-4 Monopolkonzernen 1:1 ableiten wird, wie genau nächste Woche die Außenpolitik eines Staates aussehen wird. Das bedeutet, dass die Grundlinien der Außenpolitik eines Staates dem folgen, was mit dem Interesse der eigenen Kapitalistenklasse insgesamt nicht nur kompatibel, sondern mutmaßlich auch nützlich und ihre Profitbedingungen steigernd ist. Innerhalb dieses Rahmens haben natürlich bürgerliche Staaten einen erheblichen Handlungsspielraum. Wie wir vorhin selbst schon angedeutet haben, wie wir auch am Beispiel des Ersten Weltkriegs noch ein bisschen detaillierter darlegen werden, kann der bürgerliche Staat im Rahmen dieser politischen Freiheit, die er innerhalb eines bestimmten Rahmens genießt, natürlich auch einzelne Kapitalisten maßregeln und seinem Willen unterwerfen. Wenn ich jetzt aber der Meinung bin, und deswegen haben ja auch Lenin und Marx sehr viel geschrieben über konkrete Tagespolitik, über die Entscheidung von Regierungen. Sie waren natürlich nicht der Meinung, es spielte überhaupt keine Rolle, welche Partei, welche Fraktion der bürgerlichen Politik gerade regiert. Wenn ich aber der Meinung bin, dass ökonomische Interessen nicht das Hauptmotiv bürgerlicher Außenpolitik sind, wenn bürgerliche Außenpolitik nicht der Verbesserung der Profitbedingungen der eigenen Kapitalistenklasse dient, was ist denn dann eigentlich dieses Staatsinteresse? Nymon und Schmidt sprechen immer wieder von den politischen oder den Staatsinteressen, die den ökonomischen Interessen entgegengesetzt oder zumindest von ihnen getrennt sind. Aber was ist denn bitte der Inhalt von Außenpolitik, wenn man ökonomische Politik davon abzieht? Also man könnte dann natürlich darauf verfallen, auf eine rein individualistisch psychologisierende Sicht auf die Weltgeschichte. Außenpolitik wird davon gelenkt, was die zufällige individuelle Psychologie oder die zufällige individuelle ideologische Marotte von diesem oder jenem Staatsmann ist. Daraus würde sich aber eigentlich ergeben, dass Außenpolitik, dass Weltpolitik überhaupt nicht analysierbar ist. Wenn ich der Meinung bin, der entscheidende Faktor für politische Entwicklungen auf der Weltbühne sei die individuelle Psychologie dieses oder jenes politischen Akteurs, dann gibt es keine Möglichkeit der Berechnung, der Einschätzung politischer Entwicklung, dann ist das purer individueller Zufall. Und eine solche These werden sie auch nicht vertreten. Schmidt und Nymon stehen beide in einer GSP-Tradition, die im Gegenteil das Individualisieren und Psychologisieren in der politischen Betrachtung vehement ablehnt. Wenn ich aber sowohl die Vertretung von Kapital, von Klasseninteressen aus der Außenpolitik herausnehme, als auch die individuelle Psychologie der Akteure dieser Außenpolitik, was bleibt denn dann übrig? Was für Interessen hat denn ein Staat, die weder individuelle ideologische Marotte des einzelnen Staatsführers ist, noch das Vertreten ökonomischer, das Vertreten von Klasseninteressen? Es kann doch keine befriedigende Erklärung sein von Außenpolitik, dass bürgerliche Staaten ihre Außenpolitik als eine Art Civilization-Partie betrachten, wo man ohne damit irgendein konkretes materielles Ziel zu verfolgen, einfach nur will, dass das eigene Fähnchen auf besonders vielen Flecken der Erde sitzt. Und dass das offenkundig nicht so ist, dass die Außenpolitik bürgerlicher Staaten konkrete materielle Ziele hat, sieht man gerade am Ersten Weltkrieg in besonders eklatanter Weise, der von Schmidt und Nymon als ein Beispiel für einen nicht ökonomisch motivierten Krieg dargelegt wird. Und da brennt, glaube ich, Haro einiges auf den Nägeln zu dem Thema, was ist das eigentlich mit dem Klassencharakter des Ersten Weltkriegs? Ja, danke Fabian. Es gab vornehmlich, als ich die Folge das erste Mal gehört habe, hatte ich mich schon an dieser Stelle darüber geärgert, dass hier der Quellverweis auf Eric Hobsbawm gebracht wird. Ich habe jetzt nicht mehr die vollständigen Werke von Eric Hobsbawm mir ständig ins Gedächtnis gerufen. Im Zeitalter der Extremen, in dem ersten Kapitel, das eben diese Zeit des Ersten Weltkrieges mit thematisiert, Zeitalter der Katastrophen genannt, bis 1945, ist davon in meiner Erinnerung jedenfalls nichts gewesen, außer vielleicht der Verweis darauf, dass kleinere Kapitalverbände in England etwas zögerlich waren, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt wäre. Da ich mir aber nicht mehr sicher war, dachte ich frage noch mal jemanden, der noch deutlich kundiger ist in Sachen Eric Hobsbawm, und habe Georg Füllwert mal direkt gefragt, ob er vielleicht sich an so eine Stelle erinnern könnte, und auch von dieser Seite konnte da nichts bestätigt werden. Also da bin ich mir wirklich nicht sicher, ob Eric Hobsbawm die Position, die Wolfgang M. Schmidt hier anführt, so von diesem marxistischen Historiker vertreten wird. Das ziehe ich äußerst in Zweifel. Bevor ich zum Beispiel Kriegsdenkschriften von die Reinhard Opitz in dem Quellverband Europastrategien des deutschen Kapitals von 1900 bis 1945 ein bisschen drauf eingehe, in der eine ganze Menge darüber steht, wie sich das Industriekapital bzw. das Finanzkapital verhalten hat gegenüber der Regierung und welche Forderungen dort formuliert wurden. Wollte ich kurz noch einleiten, warum überhaupt Krieg sinnvoll ist für das Kapital. Denn auch hier gibt es ja weitestgehend eine Absage von Wohlstand für alle. Das würde nur die Nachfrage dämpfen. Da würden Patente in Frage gestellt und eine andere Liste von Gründen, warum Krieg eine ausschließlich destruktive Wirkung für das Kapital hat. Dem ist nicht so. Denn Krieg kann ein sehr retardierendes Moment sein zur Durchbrechung der Zirkulationssphäre, als Gegengewicht zur Überakkumulation. Sicherlich ist das, was Sie sagen, ja auch nicht vollständig falsch, aber befindet sich der Kapitalismus in einer Überproduktionskrise, dann muss der handeln. Und die Vergegenständlichung von menschlicher Arbeitskraft in zum Beispiel dem Bau einer Bombe und diese Bombe, die dann im Krieg vernichtet wird, ist die Zerstörung von Kapital. Und das kann äußerst reinigend sein für eine Überakkumulationskrise. Und der Rüstungskeynesianismus, der auch mit eingeführt wurde in dieser Phase. Ich glaube, Fabian wollte gleich noch ein bisschen was zum Hilfsdienstgesetz erzählen, das im Rahmen des Ersten Weltkrieges dann eingeführt wurde. Das heißt, wie brutal auch der Klassenkampf von oben sich gerade in den Kriegsbedingungen durchgesetzt hat, extrem hohe Profite für die Kapitalverbände versprochen hat. Das war alles andere als ein nicht gewinnbringendes Geschäft. Und ich meine eben nicht nur die Rüstungsindustrie, sondern die Warenproduktion im gesamten Sinne. Die Warenproduktion, wenn die zerstört wird, zum Beispiel wie eben in dem Beispiel auch des Bombenbaus, dann muss nachproduziert werden. Also wir haben auf einmal wieder eine gestiegene Nachfrage. In der Phase der Überakkumulationskrise ist das genau das, was geschaffen werden muss. Entweder indem man expandiert, militärisch zum Beispiel, und sich neue Absatzmärkte schafft, das wird genauer beschrieben von Rosa Luxemburg, oder indem man die eigene Nachfrage wieder steigert, Produkte zerstört. Und wie gesagt, die Kapitalverbände ihrer Zeit waren sich nicht erst, wie Wohlstand für alle behaupten, erst nach 1914, nachdem da der Krieg erklärt wurde, nachdem die deutsche Sozialdemokratie, auf die Lenin ja immer noch als Orientierung bis dahin geblickt hat, den Kriegskrediten zugestimmt hat. Nein, schon vorher haben unterschiedliche Verbände aus der Industrie sehr wohl zugestimmt und den Krieg fest ins Auge gefasst. Ein Beispiel von unzählig vielen wäre aus Walter Rathenaus Aufsatz »Deutsche Gefahren und neue Ziele«. Ich zitiere mal, die letzten 100 Jahre bedeuteten die Aufteilung der Welt. Wehe uns, dass wir so gut wie nichts genommen und bekommen haben. Nicht politischer Ehrgeiz und nicht theoretischer Imperialismus rufen diese Klage aus, sondern beginnende wirtschaftliche Erkenntnis. Die Zeit naht eilend heran, in der die natürlichen Stoffe nicht mehr wie heute willig Marktprodukte, sondern hieß umstrittene Vorzugsgüter bedeuten. Erzlager werden eines Tages mehr gelten als Panzerkreuzer, die aus ihren Gängen geschmiedet werden und so weiter und so fort. Natürlich gibt es noch dann vom das sogenannte Septemberprogramm die Schrift an Bethmann-Hohlweg von Clemens und Delbrück, natürlich auch von August Thyssen und so weiter. Also, wer sich näher damit beschäftigen will, was hat die Industrieverbände, der Altdeutsche Verband auch unter anderem, tatsächlich gefordert von der Politik in der Kriegsfrage, dem sei der Quellverband von Reinhard Opitz, Europastrategien des deutschen Kapitals von 1900 bis 1945, sehr ans Herz gelegt. Wer sich nicht durch sowas Klobiges durcharbeiten will, uns etwas schlanker möchte. Da ist auch ein Aufsatz, den ich immer sehr empfehle, ebenfalls auch von Reinhard Opitz. Das war ein Referat. Das Referat heißt Großindustrie, Faschismus, Krieg. Den hat er 1981 bei der Leverkusener Friedenswoche gehalten. Und in diesem Referat stellt er auch sehr deutlich heraus, wie sich die Montanindustrie ihrer Zeit und die jüngere, neu aufkommende Chemie- und Elektroindustrie, wie die sich in der Kriegsfrage vor 1914 bereits positionieren, welche Interessen sie artikulieren. So zum Beispiel die Montanindustrie, auch schon 1891 der Altdeutsche Verband Hugenberg, deutsches Weltherrschaftsprogramm, dessen Eckpunkt die französisch-lothringischen Eisen- und Kohlegebiete, aber auch ganz Mitteleuropa als Großdeutschland, Russland als Siedlungsgebiet bis zum Ural, riesiges Kolonialreich Afrika und so weiter wird hier hin und her schwadroniert. Das sind nur die Interessen der Montanindustrie, also des Alten, das die neuen Industrie auch schon 1902 mit dem Bagdad-Bahnprojekt, das heißt längs der Donau zum rumänischen Öl am Schwarzen Meer und von da zum Persischen Golf, Mitteleuropa-Programm. Dabei würde man perspektivisch auch mit der britischen Weltreichsinteressen kollidieren, aber musste das gleich sein, auf diesem Landweg lag nicht England, sondern Russland als erster Hauptfeind. Ein anderer Auszug 1913 von Walter Rathenau. Wir können nicht in einem Menschenalter 100 Millionen Deutsche mit den Produkten einer halben Million Quadratkilometer einheimischen Bodens und einer afrikanischen Parzelle ernähren und beschäftigen. Und wir wollen nicht der Gnade des Weltmarktes einheimfallen. Wir brauchen Land dieser Erde. Wir wollen keinem Kulturstaat das Seine nehmen. Aber von künftigen Aufteilungen muss uns so lange das Nötige zufallen, bis wir annähernd so wie unsere Nachbarn gesättigt sind, die weit weniger Hände und unendlich mehr natürliche Güter haben. Walter Rathenau, kurz mal nachgeguckt, dann damals auch unter anderem der Chef von der AEG. Das könnte ich jetzt sehr lange so weiterführen. Aus Zeitgründen würde ich es mal ganz kurz bei diesen Quellverweisen belassen und empfehlen, sich doch damit mal genauer auseinanderzusetzen. Oder wer ein größeres Interesse hat an der Geschichte des Weltkriegs im Kurzformat, da hat der Papirossa-Verband was Gutes rausgebracht von Gerd Fässer, Deutschland und der Erste Weltkrieg. Auch hier die historische Einordnung etwas mehr unter dem Augenmerk des historischen Materialismus. Und in der vorherigen Folge habe ich mit Frank Deppe und Georg Füllbert und dem Ulf Immelt über die Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung gesprochen. Und ein ganz zentraler Teil waren eben auch die Bedingungen des Klassenkampfes am Anfang des 20. Jahrhunderts, also von 1900 bis 1914 und eben dann auch im Krieg. Und auch die Folge könnte ich an der Stelle noch empfehlen. Da gibt es das Ganze noch mal etwas mehr im Detail. Aber ich glaube, Fabian wollte noch zum Hilfsdienstgesetz einiges ausführen. Genau, Haro hat jetzt schon mit vielen Beispielen dargelegt, dass die Zerspitzen des deutschen Kapitals, die Spitzen auch vieler anderer kriegführender Staaten im Ersten Weltkrieg, nicht nur opportunistisch nach Beginn des Krieges die Gelegenheit genutzt haben, daraus auch ein bisschen ökonomischen Profit herauszuschlagen, sondern dass schon in Jahren vor dem Krieg weitreichende Spitzen der Kapitalverbände in Deutschland und anderen kriegführenden Staaten offen dargelegt haben, dass sie eigentlich dieselbe Konsequenz ziehen, wie es Lenin getan hat. Dass eigentlich die Kapitalverbände Deutschlands und anderer Großmächte zum Schluss gekommen waren, dass im heutigen imperialistischen Zeitalter, in dem die Welt aufgeteilt ist unter gigantische monopolkapitalistische Blöcke, die eine imperialistische Großmacht als Protektor dieser Handelsinteressen hinter sich haben, es notwendig ist, diese konkurrierenden Staatsmachten militärisch niederzuschlagen, um damit die Monopole zu treffen, die von diesen Staaten geschützt werden. Das war bei den deutschen Erwägungen der deutschen Großindustriellen ganz zentral in Bezug auf die Balkanpolitik, wo man die französische Konkurrenz aus dem Feld schlagen wollte. Und man sieht zum Beispiel bei den Bestrebungen des deutschen Kapitals, die Vorherrschaft auf dem Balkan zu gewinnen, indem man die französische Konkurrenz auf dem Feld schlägt, durch Niederwerfung des französischen Staates. Man sieht die Bestrebungen, die Konkurrenz des britischen Staates niederzuschlagen beim Aufbau eines großen Kolonialreiches. Oder ganz zentral der Versuch, die großen Flussmündungen in die Nordsee unter Kontrolle zu bekommen, um damit den deutschen Außenhandel, die deutsche Hochseeflotte zu sichern. Das bemerkenswert wäre das jetzt aber, dass diese Einschätzung, dass die Spitzen des deutschen Kapitals und des Kapitals anderer imperialistischer Großmächte schon Jahre vor dem Ersten Weltkrieg ihre ökonomischen Interessen an einem Krieg offensiv dargelegt haben, das ist nicht irgendeine Verschwörungstheorie von Kommunistinnen, von MLern, die verzweifelt darlegen wollen, dass die Leninsche Theorie richtig sei. Das ist Konsens unter den progressiven Teilen selbst der bürgerlichen Historiografie. Ich will da ganz kurz verweisen auf die sogenannte Fischer-Kontroverse in den 60er Jahren. Fischer war kein Marxist, es war ein bürgerlicher, wenn auch ein linksliberaler bürgerlicher Historiker, der mit seinem Buch Griff nach der Weltmacht über die deutsche Kriegszielplanung im Ersten Weltkrieg einen öffentlichen Sturm entfacht hat. An der Oberfläche einmal deswegen, weil Fischer die These vertreten hat, das Deutsche Reich habe die Hauptschuld am Ausbruch des Krieges getragen, den Krieg aktiv angestrebt, weswegen die ganzen deutschnationalen Historiker die reaktionäre bürgerliche Presse ihn massiv angegriffen haben. Aber dahinter stammt etwas Fundamentaleres. Fischer hat in seinem Buch überzeugend dargelegt, dass das deutsche Kapital schon in den Jahren vor dem Krieg nicht nur aktiv in seiner Mehrheit auf den Krieg gedrängt hat, um dadurch diese Monopolblöcke, diese Monopolschranken niederzureißen, sondern dass zwischen den Verbänden des deutschen Großkapitals und der deutschen Außenpolitik eine enge Verbindung bestand. Dass die deutschen Regierungsstellen, das deutsche Außenministerium, das deutsche Kriegsministerium, der Kaiser selbst mit diesen Kapitalverbänden einem ständigen regen Austausch standen. Schon Jahre vor Beginn des Ersten Weltkriegs haben Kapitalverbände und deutsche politische Führung gemeinsam darüber spekuliert, wann, warum, unter welchen Umständen, welchem Umfang ein Krieg notwendig sei und wie die Beute dieses Krieges aufzuteilen sei. Das war dann die Position von Fischer, die zum auch geteilt wurde von der dann auch in den 60er, 70er Jahren aufkommenden sogenannten Bielefelder Schule, die unter bürgerlichen, linksstehenden bürgerlichen Historikern materialistische Methoden, marxistisch geschulte Methoden eingeführte, die sich voll auf Fischers Seite gestellt haben, diese Einschätzung geteilt haben. Der Erste Weltkrieg war ein imperialistischer Krieg, der vom deutschen Kapital und dem hinter ihm stehenden deutschen Staat aus einem expliziten ökonomischen Interesse entfesselt wurde. Schmidt und Nymon stellen sich mit ihrer Gegnerschaft gegen eine ökonomische Erklärung des Ersten Weltkriegs noch hinter den progressiven Flügel der bürgerlichen Historiografie. Sie stellen sich nicht nur außerhalb der marxistischen Geschichtsschreibung, sie fallen hinter Leute wie Fischer und die Bielefelder Schule zurück und fallen eigentlich zurück auf den Idealismus, wie er in der Geschichtsschreibung der BRD der 50er Jahre typisch war, die Weltpolitik, die Kriege, die Außenpolitik als Ausfluss der Ideen großer Männer begreifen wollte, statt als ökonomische Systemzwänge. Aber kommen wir nochmal kurz zurück zum Thema des ideellen Gesamtkapitalisten und wie man das gerade im Ersten Weltkrieg schön sehen kann. Wir sehen, dass der deutsche Staat aktiv darauf hingewirkt hat, in diesem Krieg die Interessen seines eigenen Monopolkapitals durchzusetzen, und er hat auch aktiv darauf hingewirkt, innerhalb dieses Krieges Erschütterungen der Klassenherrschaft dieses Monopolkapitals im Inneren zu verhindern. Dazu will ich gern ein paar Worte sagen zur Debatte um das sogenannte Hilfsdienstgesetz. Als der Erste Weltkrieg sich zu einem langsamen, zu einem Stellungskrieg, zum industriellen Abnutzungskrieg entwickelt hat, hat das zu einem doppelten Problem geführt. Einerseits musste, um einen solchen industriellen Erschöpfungskrieg durchhalten zu können, die Rüstungsproduktion maximal gesteigert werden. Andererseits hat die Verlängerung des Krieges seine scheinbare Aussichtslosigkeit zu einer immer größeren Unzufriedenheit der Masse der Bevölkerung, besonders der proletarischen Bevölkerung, geführt. 1916, 1917 war die Masse der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland kriegsmüde, wenn nicht gar schon offen kriegsfeindlich. Das sogenannte Hilfsdienstgesetz hat diese beiden Aspekte gleichzeitig angegriffen. Einerseits wurden alle Menschen, die bisher nicht arbeiteten oder an der Front waren, verpflichtet, Zwangsarbeit im Grunde in den Industriebetrieben, in der Rüstungsproduktion zu leisten, und an diesem Arbeitsplatz hat der Unternehmer auch größere, fast diktatorische Vollmachten bekommen. Das heißt, man hat einerseits die Probleme in der Rüstungsindustrie gelöst durch massenhafte Mobilisierung von Zwangsarbeit, hat dabei gleichzeitig auch die Befugnisse der Kapitalisten im Betrieb erhöht. Andererseits sah man sich aber genötigt, auch die Institution der Betriebsräte einzuführen, weil man der Meinung war, wenn man eine bereits kriegsmüde Bevölkerung dazu zwingt, jetzt sehr reihenweise Zwangsarbeit für die Kriegsindustrie leisten zu müssen, dann könnte das zu revolutionären Unruhen führen. Deswegen müssen wir den Leuten zumindest irgendeinen Schein von politischer Mitbestimmung, von Partizipation liefern, um sie dadurch ruhig zu halten. Das heißt, der Staat hat das doppelte Interesse, einerseits sicherzustellen, dass die Kriegsindustrie möglichst produktiv läuft und dass in einem Modus läuft, der möglichst profitabel für das eigene Monopolkapital ist, andererseits populäre Opposition dagegen niederzuhalten. Die Mehrheit der deutschen Industriellen hat nun, obwohl es in vieler Hinsicht sehr vorteilhaft für sie war, dieses Hilfsdienstgesetz eher abgelehnt und dadurch befürchtet, da könnte so eine Art Sozialismus durch die Hintertür eingeführt werden, wenn die Arbeiter plötzlich Mitbestimmungsrechte haben, wenn sie Betriebsräte haben. Das heißt, die Mehrheit der deutschen Kapitalisten der Industrie hat eine Maßnahme dieses Staates abgelehnt, die vollkommen im Interesse dieser Klasse durchgesetzt wurde, um die sozialen Spannungen zu beseitigen und dabei gleichzeitig den Profit des Kapitals zu erhöhen. Das ist so ein Fall, wie ich es vorhin genannt habe, in dem der bürgerliche Staat das Monopolkapital zu seinem Glück zwingt, wenn er der Meinung ist, dass das Handeln bestimmter dominierender Kapitalfraktion gerade Bedingungen schafft, unter denen die bürgerliche Klassenherrschaft insgesamt gefährdet ist. Das ist das, was Marx, das ist das, was Lenin unter dem bürgerlichen Staat des ideellen Gesamtkapitalisten verstanden hat. Nicht ein Instrument, das auf Kommando Befehle eines bestimmten Kapitalisten ausführt, sondern ein Instrument, dass die Grundlagen der bürgerlichen Klassenherrschaft und der möglichst profitablen und der möglichst effizienten Profitgenerierung dieses Kapitals sicherstellt, auch wenn einzelne Kapitalisten sich dabei querstellen und diese Notwendigkeit aus ihrem persönlichen Partikularinteresse heraus nicht sehen. Okay, wir haben jetzt versucht, zumindest an der Oberfläche einige Dinge zu benennen, die die Imperialismus-Theorie von Lenin betrifft. Damit ist aber das Kapitel der Imperialismustheorie alles andere als geschlossen. Denn inzwischen ist der Imperialismusbegriff wieder sich dabei zu rehabilitieren. Christine Bernhold hat im Club Voltaire vor einigen Jahren einen Vortrag gehalten, der genau das als Thema hatte. Nämlich der Imperialismusbegriff, wie er in der Gegenwart wieder wichtiger wird, aber natürlich auch aus marxistischer Perspektive. Da gibt es wieder jüngere Veröffentlichungen von David Salomon und Frank Deppe. Christine Bernhold, geht in ihrem Vortrag aber auch auf die grundlegenden Herleitungen der Imperialismustheorien ein, von Luxemburg und Lenin, von Bukharin, dem Imperialismus und Weltwirtschaft, und geht auch bis in sehr gegenwärtige, sehr populäre Wissenschaftler wie Wallerstein mit der Weltsystemtheorie oder auch David Harvey. Wer sich noch mehr interessiert für auch die biografische Seite von Lenin, dem kann ich wirklich nur die Folge in der Kommunistenkneipe mit Gerd Meyer empfehlen, indem wir uns vor allem biografisch Lenin gewidmet haben, um auch historisch einzuordnen, aus welchen Gegebenheiten kam eigentlich der junge Lenin, wie ist er herangewachsen, was hat ihn dazu gebracht und wie hat er nicht nur eben politisch gewirkt als Revolutionär, nicht nur 1917 während der Oktoberrevolution und den Jahren danach im Kampf gegen die Konterrevolution bis 1921, sondern auch, wo war Lenin im Ersten Weltkrieg und wie hat er in dieser Zeit versucht, für den Frieden zu agitieren? Wie sahen die Möglichkeiten für Lenin aus, für den Frieden sich stark zu machen, zum Beispiel bei den Stuttgarter Friedenskonferenzen? All das sind Aspekte, die wir ja heute nicht mit abbilden können. Dafür ist unser Podcast-Format einfach nicht das Richtige. Aber ich hoffe, Fabian und ich konnten zumindest ein paar Schlaglichter in die Imperialismustheorie werfen und ein bisschen neugierig machen, sich tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn wenn man sich mit Imperialismustheorie befassen will, dann führt nun mal kein Weg daran vorbei, der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus selber zu lesen und auch viele andere Werke, die wiederum den Marxismus als Vorlage haben. Also ich hoffe auch, dass unsere Diskussion, dass unser Gespräch heute, unabhängig davon, was ihr konkret von der Wohlstand für alle Kritik halten solltet, euer Interesse an der leninistischen Imperialismustheorie geweckt haben. Ich schließe mich vollkommen an, diesen Podcast zu hören, die Kritik daran oder die Ehrenrettung von Lenin zu hören. Ersetzt nicht die Lektüre des Werkes. Das gesamte Imperialismusbuch von Lenin ist gratis online verfügbar. Also wenn ihr es noch nicht gelesen habt, schaut es euch bitte an. Das kann man vielleicht auch einfach als Direktlink bei uns in die Beschreibung reinpacken. Das machen wir auf jeden Fall. Fabian, ich danke dir für deine Zeit und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ciao. Danke für die Einladung. Ciao.